Und alle Leute, die irgendwie in seiner Nähe waren, die sich seine Freunde nannten, für die war das so ziemlich die größte Katastrophe, die je in ihrem Leben passiert ist. Der, dem sie quasi jahrelang vertraut hatten, auf dem sie ihre Hoffnung gesetzt hatten, der war jetzt auf einmal am Kreuz gestorben. Und es war nicht so unbedingt die Stimmung, wie wenn man eine 1 mit Sternchen in der Schule geschrieben hat, sondern es war eher so wie eine 6 minus mit 15 Sternchen oder so. Das war so die Stimmung bei Petrus und den Leuten, die sich eigentlich sonst immer mit Jesus getroffen hatten, aber der war ja jetzt nicht mehr da. Der war jetzt irgendwie gestorben und das war irgendwie auch ziemlich schlecht. Und Jesus, irgendwie war keine Hoffnung, keine Freude und nichts mehr da, bis dann tatsächlich diese Ostergeschichte passierte. Und ich möchte mit euch heute Morgen in diesen Text hier reingucken und überlegen, was ist eigentlich das an Ostern, was so viel Freude ausgelöst hat? Warum ist Ostern das Fest der Freude? Ich meine, es sind viele tolle Dinge, die uns im christlichen Glauben bei Gott zur Freude bringen, aber was ist gerade an Ostern das, was uns so sehr zur Freude bringt? Warum ist das ein 1 mit Sternchen, könnte man sagen, Feiertag? Ich möchte mit euch da reingucken. Wenn man Petrus gefragt hätte, was für ihn Ostern bedeutet, dann hätte er es vielleicht mit 2 Worten ausgedrückt. Er hätte gesagt, Ostern. Ostern ist für mich so, ist für mich richtig wichtig. Und wenn Petrus das schon vielleicht so gesagt hätte, habe ich mir gedacht, dann mache ich einfach die beiden Punkte meiner Predigt auch aus diesen beiden Worten. Nämlich der erste Punkt richtig, der zweite Punkt wichtig. Warum ist Ostern richtig und warum ist es wichtig? Erstens. Warum ist es richtig? Ich möchte euch einladen, mit reinzugucken. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne in dem Programmblatt, ist ja der Text abgedruckt, ein bisschen mit reingucken. Ich werde immer so ein bisschen die Verse sagen, wo ich gerade bin. Und es ist eine faszinierende Geschichte dort. Es ist eine tolle Geschichte, die dort passiert. Die Geschichte geht so, dass am ersten Tag, also das war dann quasi so 2,5 Tage, nachdem Jesus gekreuzigt, nachdem die Passion passiert war, also am dritten Tag, am dritten Morgen, nachdem diese schreckliche Katastrophe passiert war und Jesus gekreuzigt worden war, ging dann diese Frau, Maria Magdalena, die gehörte so zu dem erweiterten Freundeskreis von Jesus. Sie war wahrscheinlich eine von den Frauen, die immer wieder mit Jesus so auch unterwegs gewesen war. Und diese Frau ging an diesem Morgen zu diesem Grab, wahrscheinlich weil es Sitte war, dass man diesem Toten nochmal die Ehre erwies, dadurch, dass man ihn neu einwickelte und neu einbalsamiert, zumindest mal danach guckte, ob alles in Ordnung ist. Sie kommt da an und sieht das Grab offen stehen. Das kommt daher, dass die Gräber, zumindest dieses Grab, in dem Jesus begraben war, so ein Grab war, wo es quasi in den Stein, wie so ein Raum oder mehrere Räume hintereinander in einen Stein hineingehauen waren. Und vorne vor hatte man einen riesigen Stein gewälzt, den man eigentlich alleine oder auch zu zweit gar nicht wegkriegen würde. Und dieser Stein war zur Seite gerollt worden wieder. Und das löst bei ihr nicht Freude aus im ersten Moment. Das muss man hier ganz eindeutig sagen, sondern es war irgendwie so das 16. Sternchen hinter der 6 minus. Nämlich jetzt war nicht nur Jesus gestorben und begraben worden, sondern jetzt hatte man wahrscheinlich auch noch das Grab aufgemacht und hatte ihn zum allen Überfluss auch noch irgendwie da weggeholt, den Leichnam. Mit diesem Entsetzen rennt sie los. Wohin? Sie rennt zu Petrus. Petrus war ja der Leiter, so ein bisschen, wenn man sagen würde, dieser Gruppe von Freunden, die sich um Jesus herum immer wieder bewegten. Und sie rennt zurück in die Stadt, also dieses Grab lag außerhalb der Stadt Jerusalem. Sie rennt also zurück. Es müssen schon ein paar hundert Meter, vielleicht so 2 Kilometer oder so gewesen sein, die sie gerannt sein muss, kommt total außer Atem da an und ruft da in diese kleine Gruppe, die da zusammen war, hinein. Sie weiß nicht, wo sie ihn hingetan hat. Ne? Sie haben, also Vers 2, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Und dann ist es ganz interessant, wenn man den Text jetzt weiterliest, wie bemerkenswert kleine Details hier berichtet werden. Achtet einfach mal mit da drauf. Es ist nicht einfach nur eine grobe Erzählung, sondern es ist interessant, wie witzige kleine Details auch in diesen Geschichten drinstehen. Vers 3, Petrus und dann heißt hier der andere Jünger, den Jesus besonders liebte, das ist so eine Selbstbeschreibung von Johannes. Johannes ist derjenige, der diesen Text geschrieben hat. Also die beiden, Johannes und Petrus, rasen los und rennen zum Grab, wieder, wie gesagt, diese etwas längere Strecke zurück Und dann steht hier in Vers 4, die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus. Naja, warum auch jetzt immer genau, ich nehme nicht an, dass es daran lag, dass Petrus zwischendurch noch ein paar Leute getroffen hat, sondern einfach daran, weil der andere schneller war. Ja, vielleicht, Johannes war wahrscheinlich so ein bisschen jünger und sportlicher und Petrus vielleicht schon was älter, vielleicht hat er auch im Rücken gehabt oder warum auch immer. Ne? Es ist auf jeden Fall witzig, dass hier, so ein witziges kleines Detail, dass hier mitbeschrieben wird und da kann man drüber schmunzeln. Und sie rennen dann und er kommt an und guckt da in dieses Grab hinein, es stand offen, aber er geht nicht rein. Und dann kommt Petrus, der Zweite, hinterhergekeucht, ne, kommt vielleicht so eine Minute später an. Der andere hat schon so ein bisschen da reingeguckt, man musste sich wahrscheinlich ein bisschen runterbeugen, um da so reinzugucken. Und dann kommt Petrus an und dieser Petrus, um den wir die ganze Zeit uns gekümmert haben, ich nehme an, dass in seinem Inneren, ne, so dieses, er hatte diese ganzen Geschichten mit Jesus erlebt und dann war die Verleugnung und auch die Kreuzigung passiert. Und jetzt war auch noch dieser Leichen, was ja irgendwas da mit diesem Grab nicht in Ordnung. Das war jetzt so das Tüpfelchen auf dem Ganzen, was er erlebt hatte. Es war echt, aber er wollte sich darum kümmern, sich das angucken. Und er kommt dahin, guckt sich das alles an. Und weil er ja so ein Petrus ist, so ein eher direkter, gerade raus Kerl, geht er in das Grab rein. Also er musste wahrscheinlich so ein bisschen reinkriechen und guckt sich das da drinnen an. Wahrscheinlich ist Johannes dann auch hinter ihm hergekommen und es ist wieder jetzt bemerkenswert, mit was für einer Detailgenauigkeit diese Geschichte erzählt wird. Sie sind da hingekommen und sahen dann die Leinenbinden, in denen dieser Körper von Jesus eingebunden war, da liegen. Aber sehr detailgenau hier, es gab Vers 7 und es war auch das Tuch, mit dem man den Toten den Kopf eingewickelt hatte. Das lag nämlich zusammengerollt an einer anderen Stelle. Also die Toten damals, wenn jemand so begraben wurde wie in diesem Fall, die wurden in große Tücher eingewickelt und dann gab es wahrscheinlich ein extra Tuch, was irgendwie noch um den Kopf kam. Was hier wichtig ist, ist wahrscheinlich, warum das so detailliert berichtet wird, warum dieses eine Stückchen Tuch jetzt da lag und das andere da, ist ein sehr entscheidendes historisches Detail, weil es deutet ja darauf hin, dass hier nicht jemand gekommen ist und den Toten schnell ausgewickelt hat und mitgenommen hat, was sowieso total unwahrscheinlich wäre. Warum will man den Toten auswickeln, bevor man den mitnimmt? Sondern, dass wahrscheinlich hier jemand, also ich weiß nicht, ob ihr das früher gespielt habt, so als Kinder, so dass ihr euch so von euren Geschwistern habt einwickeln lassen und dann euch hinterher wieder auspacken musstet. Nehmen wir an, eure Geschwister hätten auch noch so was um den Kopf gemacht. Die Augen verbunden. Normalerweise hätte man sich irgendwie aus den Tüchern befreit, die runterfallen lassen und dann hätte man das Tuch vom Kopf abgemacht und hätte es irgendwo hingelegt. Und das genau ist das, was Petrus hier oder Johannes hier ausdrücken will. Es geht hier um Details, die entscheidend wichtig sind, nämlich darauf hindeuten, dass hier nicht jemand ausgewickelt worden ist, sondern dass sich hier jemand selber ausgewickelt hat. Dass jemand hier aus diesen Tüchern selber ausgestiegen ist und deshalb dann das andere auch weggelegt hat. Und dieses ganze Szenario, was sie in diesem Grab sahen, das führte dann zu dem, was am Ende von Vers 8 stand. Und da glaubte er. In dem Moment, wo Petrus das sah, diese ganze Szene dort in diesem Grab, da machte es auf einmal so tief Klick in seinem Kopf. Und er verstand auf einmal, warum das hier. Ne? Hier war nicht Grabraub passiert. Hier war etwas ganz anderes passiert. Hier war jemand auferstanden. Und er erinnerte sich wahrscheinlich, das ist ja dann auch dieser Vers 9, daran, dass Jesus da öfter drüber gesprochen hatte, dass er sterben würde und am dritten Tag auferstehen würde. Ich glaube, dieser erste Punkt, dass Ostern richtig ist, ist ein ganz entscheidender Punkt. Es ist ein ganz entscheidender Punkt für den christlichen Glauben, dass das, woran wir glauben, tatsächlich so stimmt. Ich meine, Petrus war auch nicht sofort überzeugt, als er das alles sah, sondern er musste erst bestimmte Fakten angucken, bestimmte Hinweise deuten, bestimmte Dinge verstehen. Und dann erst konnte er daran glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Und deshalb glaube ich, hat der christliche Glaube auch viel Verständnis dafür. Deshalb sollten wir viel Verständnis dafür haben, wenn Menschen sagen, das mit der Auferstehung, das ist irgendwie unglaublich. Und das kriege ich auch. Also da gibt es so viele Dinge, die dagegen sprechen. Also dass einer stirbt und drei Tage später wieder aufersteht, Wer glaubt denn an sowas? Das ist doch irgendwie komisch. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wahrscheinlich müsste man auch erst bestimmte Beweise nachgucken und sich davon überzeugen lassen. Also wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, hier, ich habe das letzte Woche nochmal erlebt, so eine Auferstehung, da würden wir wahrscheinlich auch sagen, ja, ganz klar. Da müsste man sehr genau nachforschen. Und so ist das mit allen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind und die wir vielleicht doch für wahr halten. 1954 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz war es unglaublich, dass das deutsche Team unter Sepp Herberger das Wunder von Bern schaffte, nämlich das 3:2 im Finale gegen Ungarn und dann zum ersten Mal Fußball-Weltmeister wurde. Das konnte man kaum glauben. Kein Mensch hatte das erwartet, dass das passiert. Deutschland war der totale Außenseiter. Und alle hätten andere Teams, Uruguay oder irgendjemand sonst auf dem Plan gehabt, aber nicht Deutschland. Aber es ist passiert, tatsächlich, 1954. Fritz Walter und seine Mann hatten gespielt und im Endspiel tatsächlich dieses 3:2 erzielt. Und man kennt alle, wahrscheinlich kennen alle noch so diese Ansage des Moderators, ja. Tor, Deutschland ist Weltmeister. Also so ganz berühmte Worte und die Bilder davon kennt man vielleicht auch. Aber jetzt könnte man sich ja fragen, ist das wirklich passiert? Oder hat der DFB das nicht nur erfunden und irgendwie ein paar nette Bilder zusammengeschnitten und ein paar nette Fernsehaufnahmen so gefaked und hintereinander geschritten und noch eine schöne Tonbandaufnahme darüber und hätte vielleicht noch ein paar Leute bestochen, die auch noch sagen, ja, das ist damals alles passiert. Könnte sein. Wäre möglich. Was würden wir machen, wenn wir diese Frage uns stellen? Ist es tatsächlich passiert? Man würde wahrscheinlich nach Indizien fragen. Man würde sich fragen, von wem stammen denn diese Berichte eigentlich überhaupt? Oder man würde sich fragen, gibt es irgendwelchen Grund dafür, dass die Leute, die diese Nachrichten damals geschrieben haben, gefälscht haben können? Haben die vielleicht irgendeinen Vorteil davon gehabt? Irgendjemand von denen ein paar Millionen kassiert oder so in der ähnlichen Zeit? Und man würde sich fragen, sind diese Sachen, diese Berichte, die wir von damals haben, eigentlich überhaupt gut überliefert? Also hat irgendjemand zwischendurch die genommen und hat dann noch was dazu geschrieben? Ist jetzt, sagen wir mal, in den letzten 60 Jahren nicht so wahrscheinlich, aber wenn wir über die Auferstehung von Jesus Christus reden, dann reden wir über 2000 Jahre. Und ich möchte euch drei Argumente geben aus heutiger Sicht. Ich meine, wir können nun leider nicht mehr dahin fahren und können uns das Grab selber angucken. Man kann dahin fahren tatsächlich, nach Jerusalem, und es gibt auch eine Idee, wo dieses Grab wahrscheinlich gewesen sein könnte. Aber es bringt uns nicht so besonders viel, dahin zu fahren und zu gucken, ob Jesus jetzt noch da drin liegt oder nicht. Nee. Aber es wäre doch interessant zu überlegen, gibt es tatsächlich Indizien dafür, ob das, was damals aufgeschrieben wurde, ob das tatsächlich stimmen kann oder nicht? Drei Dinge, ganz kurz. Warum aus heutiger Sicht die Auferstehung tatsächlich richtig sein kann? Erstens, man könnte sich die Frage stellen, konnten diese Leute, die das damals aufgeschrieben haben, so Leute wie Petrus und Johannes, konnten die das überhaupt richtig aufschreiben? Also waren die tatsächlich, hatten die überhaupt die richtigen Informationen? Wussten die das überhaupt auch wirklich? Oder haben die das auch nur von irgendjemandem gehört? Die Antwort ist, ja, sie konnten. Sie waren nämlich tatsächlich Augenzeugen. Die Dinge, über die wir hier reden, die Auferstehung Jesu Christi und der Tod und Tod und Auferstehung, sind ungefähr im Jahr 30, 33 nach Christus passiert. Und diejenigen, die das aufgeschrieben haben, das ist das, was heute das Neue Testament ist, ist so in der Zeit zwischen 60 und 100 nach Christus entstanden. Das heißt, zwischen dem Moment, wo es passiert ist, und dem Moment, wo man das aufgeschrieben hat, sind ungefähr 1 bis 2 Generationen. Das heißt, dass die Leute, die das noch mitgekriegt haben, tatsächlich noch am Leben waren. So wie heute. Also wenn irgendjemand von uns einen Urgroßvater hat, der damals in Bern dabei war, dann könnte man hinfahren und fragen, du warst doch im Stadion. Also, und du hast keine Millionen kassiert. Also, sag mal ehrlich, ist das nur gefaked oder ist das echt? Und die damals waren dabei. Und in 1. Korinther 15 gibt es einen Autor namens Paulus, der argumentiert genau über diesen Punkt mit der Auferstehung. Und er sagt, er macht eine ganze Liste von Leuten, von Augenzeugen, die dabei waren. Und er sagt, es gab sogar einen Moment, wo dieser auferstandene Jesus Christus dann erschienen ist. Und da waren über 500 Leute dabei. von denen die meisten zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, noch lebten. Also so nach dem Motto, da könnt ihr hingehen und könnt nachfragen. Ich habe das nicht erfunden. Ich habe das nicht einfach ausgedacht. Und es gab auch falsche Berichte über das Leben Jesu, die man damals schon ganz eindeutig von den richtigen unterscheiden konnte. Also sie konnten das Richtige aufschreiben. Zweitens ist natürlich jetzt die Frage, okay, vielleicht konnten sie das Richtige aufschreiben, aber vielleicht wollten sie das gar nicht. Vielleicht wollten sie ein bisschen dazu dichten. Vielleicht wollten sie so ein bisschen auch, gab es irgendeinen Grund, warum sie vielleicht etwas dazu addieren wollten? In Lukas 1, also Lukas, einer der weiteren Schreiber des Neuen Testaments, steht, ich hielt es für richtig, nachdem ich alles bis zu den Anfängen sorgfältig nachgeforscht habe, diese Ereignisse in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zufällig all das ist. Das ist einer der ersten Verse in dem Evangelium von Lukas. Also wollte er das ganz genau aufschreiben oder wollte er so etwas schreiben, was man im Nachhinein eher so zwischen Harry Potter und Star Wars und Herr der Ringe ordnet, so in die Fantasy-Ebene? Nein, er wollte etwas aufschreiben, was tatsächlich als geschichtlicher Bericht gilt. Es gibt außerdem außerbiblische Quellen, die sagen, ja, die haben tatsächlich sowas erlebt. Und ich finde das eindeutigste Argument dafür, dass die Jungs damals nicht irgendeinen Quatsch, was sie erfunden haben, aufgeschrieben haben, sondern das tatsächlich stimmt, ist, dass sie alle für diese Wahrheit gestorben sind. Alle 12 Jünger, bis auf einen, sind alle für diese Wahrheit irgendwie gekreuzigt, erhängt oder geköpft worden. Und spätestens in dem Moment, wo einer von den Jungs, die damals in Bern dabei waren, man sagt, also jetzt sag mal ganz ehrlich, ne, und mit dem Tod bedroht, seid ihr wirklich Weltmeister geworden oder nicht? Und wenn du sagst, du bist Weltmeister geworden, dann bringe ich dich um. Spätestens in dem Moment hätte irgendeiner gesagt, nee, war alles nur Quatsch. Haben sie nicht. Sondern sie haben dafür, diese Wahrheit war so richtig für sie, dass sie gesagt haben, dafür gehe ich sogar in den Tod. Oder das ist tatsächlich etwas, was ich so erlebt habe. Als ich Theologie studiert habe, habe ich meinen Geschichtsprofessor, und er hat einen tollen Namen gehabt, Professor Lutz Eckhard von Padberg. So kann man Geschichtsprofessor heißen, finde ich. Den habe ich damals gefragt und gesagt, du als Historiker, einfach nur als jemand, der jetzt, lass mal deinen Glauben beiseite, einfach als Historiker, als jemand, der weiß, wie man historische Quellen ordnet und bewertet. Was würdest du denn sagen über die Quellenlage dieses Berichtes? Ist das tatsächlich so passiert? Und er hat also gesagt, aus historisch-wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, ja, Jesus Christus ist wahrscheinlich auferstanden. Das ist sehr, sehr sicher. Denn man könnte sich auch noch die dritte Frage stellen, ist das denn überhaupt vernünftig überliefert worden? Oder haben nicht irgendwann im Jahre der Jahrtausende irgendwelche Mönche noch irgendwas dazu geschrieben, was überhaupt nicht da war? Nein, die Bibel ist das am besten überlieferte historische Dokument aus der Antike. Es gibt keinen Bericht über Cäsar oder so, der ähnlich gut überliefert wäre. Wenn man die Sachen, die damals so passiert sind, mit anderen historischen Ereignissen vergleicht, dann ist man mit der Bibel einfach mit, die Bibel ist eins mit Sternchen im Vergleich zu allen anderen Berichten über historische Ereignisse damals. Josef Ratzinger, der ehemalige deutsche Papst, hat geschrieben, Für den biblischen Glauben ist es wesentlich, dass er sich auf wirklich historisches Geschehen bezieht. Er erzählt nicht eine Geschichte, sondern er gründet auf Geschichte, die sich tatsächlich auf dem Boden dieser Erde zugetragen hat. Natürlich, das, was hier berichtet wird, bleibt irgendwie unglaublich. Die Auferstehung von Jesus Christus bleibt irgendwie unglaublich. Man könnte also sagen, ich kann das nicht glauben. Das ist mir zu krass, was da berichtet wird. Das kann man sagen und da habe ich volles Verständnis für. Was man nicht sagen kann ist, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so passiert. Also wenn man jetzt mal wirklich wissenschaftlich an die Sache rangeht, das sind ja alles nur Legenden. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das tatsächlich so passiert ist. Würde man Petrus fragen, dann würde er sagen, ja, Auferstehung, das ist richtig. Das ist tatsächlich so passiert. Ich war da drin in dem Grab. Ich habe es gesehen. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich euch nicht irgendeinen Quatsch erzählt habe. Petrus hat später einmal an eine Gemeinde geschrieben, in seinem Brief, dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16, da schreibt er, wir haben uns nicht irgendwelche Fabeln ausgedacht und euch so von Jesus Christus erzählt, sondern das, was wir berichtet haben, ist wirklich die Wahrheit. Also erstens, Ostern, Auferstehung ist richtig. Aber okay, vielleicht ist es richtig. Aber wenn es richtig ist, heißt es noch längst nicht, dass es wichtig ist, oder? Also ich meine, ja, ob Deutschland jetzt Weltmeister geworden ist oder nicht, den Eddie kümmert's, mich auch. Aber wen sonst? Also na, ein paar mehr noch, aber ja und, Jesus ist auferstanden, ja okay. Ist es wirklich so wichtig? Zweiter Punkt, wichtig. Die Story geht ja weiter. Diese beiden Jünger gehen dann wieder zurück und auf einmal in Vers 10 sind wir wieder an dem Schauplatz und zwar mit der anderen Person, mit Maria Magdalena. Und sie steht dort, ist wahrscheinlich wieder zurückgerannt hinter den Jüngern her, aber weil sie ja schon den Weg hin hatte und da alle ihre Energie dabei draufgegangen war, war sie ziemlich langsam auf dem Weg zurück. In der Zeit waren die beiden Jungs in das Grab reingegangen, hatten alles ausgecheckt, sind wieder zurückgerannt. Und sie kam an und stand jetzt da und war total aufgelöst. Hier steht, sie hat geweint und konnte vor lauter Chaos in ihrem Kopf nicht mehr klar denken und war einfach nur fertig mit den Nerven und mit allem, eigentlich mit der ganzen Welt. Ich glaube, an dem, was mit ihr dann passiert ist, können wir sehen, warum Ostern tatsächlich wichtig ist. Sie hatte immer noch diesen Gedanken, dass irgendjemand den Leichnam von Jesus geraubt hatte im Kopf. Und so stand sie da, als auf einmal hinter ihr jemand erschien. Später hat sie wahrscheinlich gemerkt, das war nicht irgendjemand, das war irgendein Engel. Und dieser Engel hat sie angesprochen, aber das hat sie gar nicht richtig realisiert. Und dann kam noch eine Stimme und die hat auch mit ihr geredet. Und das ist dann in Vers 13, da sagt diese Stimme, warum weinst du, liebe Frau? Ja, das sind die Engel noch. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht wohin. Also sie hat immer noch diesen Gedanken des Grabraubs im Kopf. Und dann in Vers 14 gibt es eine weitere Stimme. Sie hat sich aber nicht rumgedreht und sie sagt, diese Stimme sagt, warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Maria dachte, dass es der Gärtner sei. Also dieses Grab lag in einem großen Garten. Und dann sagt sie, wenn du weißt, wo man ihn hingebracht hat, dann sag's mir bitte, dann gehe ich dahin. Und auf einmal sagt diese Stimme in einer unendlich vertrauten Art und Weise, Maria! Und sie dreht sich rum und sieht auf einmal den, der dort, den sie liebte, dem, mit dem sie so lange unterwegs war, den auferstandenen Jesus Christus vor sich stehen. Also, diese Situation von Maria zeigt mir, alles eigentlich um sie drumherum hat längst darauf hingedeutet, dass hier etwas Besonderes passiert war. Da waren Argumente und Fakten und Hinweise genug da, aber sie hat es immer noch nicht geklick gemacht. Es musste dieser persönliche Moment passieren. Dieser Moment, wo Jesus ganz, ganz individuell auf sie eingeht. Jesus hat da das Grab aufgemacht, die Tücher hingelegt, Engel erscheinen lassen, all das hat Maria noch nicht davon überzeugt, sondern es musste dieser persönliche Moment werden, wo Jesus sagt, Maria, und dann dreht sie sich rum und ruft Rabuni, ganz, ganz herzliches Wort. Und im nächsten Vers steht dann, dass Jesus zu ihr sagt, halt mich nicht fest. Also zwischen diesen beiden Versen kann man sich vorstellen, was passiert ist. Wahrscheinlich ist Maria einfach auf ihn zugerannt, hat ihn umarmt und hat ihn nicht mehr losgelassen. Weil das war genau das, was sie in dem Moment empfunden hat. Auf einmal drehte sich in ihrem Herzen alles von oben nach unten. All die Trauer wurde zur Freude, all die Enttäuschung wurde zur Hoffnung, all die Leere wurde gefüllt mit Kraft. Und es war auf einmal nicht nur die Welt irgendwie wieder in Ordnung, sondern es war noch mehr als das. Es war irgendwie auf einmal, machte das alles Sinn. Auf einmal machte das Sinn, warum Jesus gestorben war und wieder auferstehen musste. Und er war wieder da. Und endlich konnte sie wieder mit ihm zusammen sein. Und dann sagt Jesus einen ganz entscheidenden Punkt, wo ich sagen würde, genau hier kann man verstehen, warum Ostern wichtig ist. In Vers 17 sagt Jesus zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Und jetzt kommt's. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wenn man das ganze Johannesevangelium durchliest, und ich lade euch ein, das einfach mal zu tun, das ist eine gute Sache, die man an einem langweiligen Ostermontag tun kann, da ist genug Platz so für 21 Kapitel, dann sieht man, dass in diesem in diesem Johannesevangelium ganz stark beleuchtet wird, diese intensive Beziehung zwischen Jesus, dem Sohn, und dem Vater im Himmel. Und Jesus sagt immer wieder solche Sachen wie, ich tue nur, was mein Vater sagt und ich bin gesandt vom Vater und ich bin der Sohn des Vaters im Himmel und solche Dinge. Aber diese Beziehung ist sehr nur zwischen diesen beiden. Und dann liest man durch die ganze Geschichte von Jesus hindurch und es geht immer um diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und dann stirbt Jesus und dann hier bei der Auferstehung auf einmal sagt Jesus diesen merkwürdigen Satz. Geh hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Auf einmal hat sich etwas ganz, ganz, ganz intensiv verändert. Es ist nicht mehr nur der Gott und der Vater Jesu, sondern es ist jetzt auf einmal auch euer Gott und euer Vater. Auf einmal wird aus dem einen Sohn ganz viele Söhne und Töchter. Auf einmal wird aus diesem Bild, aus einer intensiven Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn, eine ganze Familie. Vorher ist es nie da. Durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dadurch, dass er, der Sohn Gottes, sein Leben gegeben hat, er hat das Leben gelebt, was wir eigentlich hätten leben müssen. Und er ist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten. Und dann hat er gesagt, das alles gebe ich hin, damit ihr wieder zurückkommt zum Vater und dass ihr sogar mehr als nur zurückkommt, sondern dass ihr jetzt hineinkommen könnt in die Familie Gottes. Es ist abgefahren, wie viel Familiensprache auf einmal passiert in der Bibel, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben war. Dass da auf einmal wir in diese Gemeinschaft mit hineinkommen sollen. Das war vorher nicht da. Und deshalb ist Ostern, deshalb ist Auferstehung wichtig. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, so sagt Paulus einmal, dann sind wir die dümmsten von allen, sagt die Bibel selbst. Dann macht das alles gar keinen Sinn. Dann lohnt sich das nicht, an Jesus Christus zu glauben. Dann lohnt sich das nicht, Kirche zu, dann lohnt sich das nicht, Lieder zu singen und dann lohnt sich es überhaupt nicht, irgendeine Hoffnung zu haben. Dann ist der ganze christliche Glaube total hinfällig. Wenn das nicht passiert ist, wenn das nicht richtig ist und wenn das wichtig war und ist. Aber wir glauben, dass es passiert ist. Und wir glauben, dass durch die Auferstehung von Jesus Christus wir diesen Zugang zu Jesus, zu Gott wieder haben können. Und das Abgefahrene ist doch irgendwie, dass durch das Ganze etwas Persönliches passieren kann. Maria brauchte das. Maria brauchte nicht einfach nur diese ganzen Fakten und Hinweise um sich herum. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie das bei dir persönlich ist oder bei vielleicht Leuten, die du kennst. Es gibt diese Dinge sind seit 2000 Jahren da, die Zeugnisse von Jesus. Und ich kann total verstehen, dass Menschen sagen, nee, das mit der Auferstehung, das ist mir zu crazy. Also alles andere von Jesus vielleicht. Von mir hat er auch ein paar Wunder getan. Aber das hier geht zu weit. Und ich glaube, so war Maria auch. Maria hat so viele Dinge um sich herum. Da waren Petrus und die Engel und das Grab und alles war da. Aber sie brauchte diesen Moment, Maria, wo Jesus das ganz persönlich auf sie zukam und ihr Herz erreichte. Und vielleicht sagst du dir selber, ja, genau das ist das, was ich mir auch wünsche. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Male. Vielleicht sagst du auch, ja, mein Glaube ist so, ich glaube da dran. Das sind vielleicht Fakten für mich. Und ich stelle das vielleicht sogar noch nicht mal in Frage. Aber so diesen Moment der Freude, da ist mein Herz manchmal ganz schön schlapp. Da kriege ich nicht so hin. Ja, ich sehe die Dinge, wie sie sind vielleicht, aber ich kriege das nicht hin. Ich glaube, das ist etwas, was Gott schenken muss. Maria hat hier nichts gemacht, damit Jesus auf einmal hinter ihr stand, sondern es ist einfach passiert. Und ich glaube, es ist etwas, wonach wir uns ausstrecken und sehen können. Jesus hat dann zu ihr gesagt, du bist jetzt nicht mehr irgendjemand, sondern du bist jetzt eine Tochter des lebendigen Gottes. Und als diese Tochter und als dieser Sohn kannst du zu diesem Gott kommen, genauso wie Jesus immer zu ihm gekommen ist. Und kannst sagen, was dich bewegt. Und kannst vielleicht auch sagen, ich spüre das im Moment nicht. Ich weiß das alles, aber Jesus, komm bitte und gib mir so einen Moment, wo ich wie Maria das neu erlebe. Damals 1954, als Fritz Walter als Kapitän den Ball rüber zu Uwe Rahn spielte und er dann so als Flügelstürmer abzog zum 3:2 und dann die deutsche Mannschaft diese Führung bis über in die letzte Minute rettete, da war das auch ziemlich unglaublich. Kaum einer hat das wirklich geglaubt. Und dann sind sie zurück aus der Schweiz nach Deutschland gekommen. Es war natürlich schon in den Medien gewesen, aber irgendwie war in Deutschland so dieses Gefühl, wir sind jetzt nicht nur ein Land, wo es 11 Leute gibt, die Weltmeister sind, sondern irgendwie war so dieses Gefühl, wir sind jetzt alle Weltmeister. Und ich meine, im Moment ist es ja gleiche Situation. Ne? Letztes Jahr haben auch 22 Jungs nach Brasilien geflogen mit so einem Trainer und noch ein paar Betreuern dabei und die haben da so ein Turnier gespielt. Und das Ergebnis ist, ganz Deutschland fühlt sich, als wären wir alle irgendwie Weltmeister. Als wären wir alle da gewesen und hätten mitgekämpft und hätten mitgejubelt und hätten irgendwie mit dran gewirkt. Und jetzt sind wir alle, wenn wir irgendwo hinkommen, sagen wir, wir sind Weltmeister. Ich bin Weltmeister. Irgendwie. Also, weil dort jemand anders für uns gespielt hat, weil andere stellvertretend für uns, die wir nominiert haben, die, wo wir gesagt haben, das ist unser Team, die haben dort gespielt. Und genau das Gleiche eigentlich, oder fast, oder noch viel mehr, ist am Kreuz und bei der Auferstehung passiert. Es war nicht nur ein Mensch, der mal gestorben und auferstanden ist und das war's, sondern dieser eine Mensch hat für uns alle den Tod auf sich genommen. Und er ist für uns alle auferstanden, um uns zu sagen, ihr könnt deshalb eine Hoffnung haben, wenn ihr auf mich vertraut. Ihr seid jetzt alle Weltmeister. Ihr seid jetzt alle Gotteskinder. Ihr gehört jetzt alle zu der Familie Jesu. Ihr seid alle Geschwister, wenn ihr auf mich vertraut. Wenn ihr aufhört, auf euch selbst zu vertrauen, aufhört, euer eigenes Leben zu leben und anfangt, das, was ich damals für euch getan habe, anzunehmen, so wie Maria das damals angenommen hat. Und dann wird das bei euch Freude auslösen. Und das hat dann auch etwas später noch bei Petrus genau das Gleiche ausgelöst. Wenn man das noch weiter liest, auf Vers 19 wird dann beschrieben, wie Jesus auch mit seinen Jüngern dann zusammengekommen ist und sie ihn das erste Mal quasi gesehen haben. Und als letzter Vers steht dann da in Vers 20, dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite, also die Stellen, wo man noch sah, dass er gekreuzigt worden war. Als die Jünger da den Herrn sahen, da wurden sie froh. Glücklich, zufrieden, Freude. Es drehte sich irgendwie auf einmal alles. Und dann war Freude da. Und das ist Ostern bis heute, das Fest der Freude. Deshalb feiern wir. Wir sagen, wir feiern Gottesdienste, wir feiern Ostern. Und deshalb ist es meiner Meinung nach zu Recht ein Feiertag mit vielen Sternchen, mit einer 1+, mit ganz vielen Sternchen und 3 Feiertagen. Und es ist nicht einfach nur eine Geschichte über den Osterhasen, sondern es ist eine Geschichte, die wahr, die richtig ist, die nicht in die gleiche Kategorie wie Harry Potter und Herr der Ringe gehört, sondern die tatsächlich geschichtlich passiert ist, aber die nicht nur richtig ist, sondern die auch wichtig ist für jeden von uns. Und ich glaube, es ist eine gute Frage, die man sich stellt, was mache ich damit? Und ich wünsche mir, dass damit jeder Freude macht. Lasst uns das feiern.